Aus Anlass des 22. Todestages von Genossen Kim Il-sung fanden vom 1. bis zum 3. Juli in der Sozialistischen Revolutionären Partei Perus, der Staatlichen Universität Federico Villarreal in Peru und der bangladeschischen Songun-Politik Studiengruppe Seminar und Foto- und Bücherausstellung statt. In den Veranstaltungshallen waren Fotos von den großen Verdiensten von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, ihre unvergänglichen klassischen Werke und Fotos und Bücher über den Kampf der Armee und Bevölkerung der TVRK für die Beschleunigung des Aufbaus eines mächtigen sozialistischen Staates und den endgültigen Sieg der koreanischen revolutionären Sache zur Schau gestellt. An den Veranstaltungen beteiligten sich die Persönlichkeiten der Parteien, Institutionen und Organisationen und die Massen in diesen Ländern. Aus gleichem Anlass gaben am 1. Juli das Schweizerische Gedenkkomitee zum 22. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung, das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zürcher Ideologie-Studiengruppe eine gemeinsame Erklärung ab.